Die Vereinbarung mit der Türkei über eine Pufferzone im Norden Syriens sei kompliziert und habe viele Unwägbarkeiten, so ließen sich Mitarbeiter des Weißen Hauses anonym zitieren. Die Obama-Administration dränge die türkische Regierung, gegenüber der PKK Zurückhaltung zu üben, um den gemeinsamen Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat nicht zu gefährden. Bei der PKK handele es sich allerdings auch um eine von den USA und der Europäischen Union als terroristisch eingestufte Organisation. Die Türkei habe deshalb das Recht, sie zu bekämpfen. Doch der Hinweis auf den Charakter der PKK geht am Thema vorbei. Die kurdischen Kämpfer waren nämlich bislang die einzig effektive Bodentruppe gegen das Terrorregime des sogenannten Islamischen Staates. Im Norden des Iraks sind die Peschmerga, das Militär der autonomen Kurdenzone, ein Bollwerk gegen den IS. Peschmerga und PKK sind verfeindet. Die PKK ist im Nordwesten des Iraks und in den Kurdengebieten der Türkei aktiv. Im Norden Syriens kämpft die kurdische YPG, unterstützt von amerikanischen Luftangriffen gegen den IS. Gleichzeitig ist die YPG aber ein Ableger der PKK und wird von dieser unterstützt. Die syrischen Kurden seien ein wichtiger Partner und man werde sie nicht im Stich lassen, hieß es aus dem Weißen Haus. Spätestens hier wird es doppelbödig, denn die Einigung mit der Türkei über die Einrichtung einer sogenannten Pufferzone geht damit einher, dass Washington der türkischen Regierung mehr oder weniger freie Hand bei der Bekämpfung der PKK im Irak gibt. Das wird sich jedoch zwangsläufig negativ auf das Verhältnis Washingtons zu den syrischen Kurden auswirken. Obama hat es vor 4 Jahren versäumt, früh und kraftvoll in den Syrien-Konflikt einzugreifen. Es musste erst das Monster in Gestalt des Islamischen Staates entstehen, bevor Obama begriff, dass er sich nicht aus dem Konflikt in Syrien heraushalten kann. Luftangriffe waren die Antwort. Die Bodentruppen sollten lokale Kräfte stellen. Eine Truppe von 5000 moderaten Assad-Gegnern sollte in der Türkei trainiert und dann für den Kampf in Syrien ausgerüstet werden. 60 Kämpfer sind seitdem nach Angaben der amerikanischen Regierung tatsächlich ausgebildet worden. Das Vorhaben darf damit als gescheitert gelten. Bleiben die kurdischen Kämpfer im Norden Syriens. Die werden jedoch nicht mehr lange mit den USA kooperieren. Denn der türkische Präsident Erdogan hat offenbar etwas ganz anderes im Kopf als die Bekämpfung des IS, den er sogar als Gegengewicht zu Assad geduldet und gefördert hat. Die türkischen Luftangriffe auf PKK-Stellungen sind erheblich heftiger als die auf die Stellungen des IS. Erdogan spielt ein innenpolitisches Spiel. Er will der kurdischen Partei, die im Parlament eine Zweidrittelmehrheit seiner AKP verhindert hat, das Wasser abgraben. Die USA bekommen dafür das Recht, 1 bis 3 türkische Luftwaffenbasen benutzen zu dürfen. Wenn es jedoch keine Truppen auf dem Boden gibt, mit denen man Luftangriffe lenken kann, dann verlieren die Luftangriffe ihre militärische Effektivität. Die Pufferzone, angeblich auch ein humanitäres Instrument, ist ein reines Ablenkungsmanöver, solange niemand willens und in der Lage ist, sie am Boden zu verteidigen. Obamas halbherzige und sprunghafte Syrien-Politik setzt sich fort. Der amerikanische Präsident macht sich von einem Partner, Erdogan, abhängig, der ebenso sprunghaft ist und eigentlich seit langem nicht mehr als Partner des Westens betrachtet werden kann. Viele notorische USA-Kritiker halten die dauernde Einmischung der USA für das Grundübel im Nahen Osten. In Syrien kann man jedoch beobachten, was passiert, wenn die USA sich aus dem Nahen Osten heraushalten.